zu schwarzen, zu streicheln, zu kratzen. Man möcht zerplatzen vor Liebe, Juchhey. Man möcht zerplatzen vor Liebe, Juchhey. Ich bitt dich jetzt, geh vor Liebe, Juchhey. Vor Liebe, Juchhey. Vor Liebe. Oi, vem!